Abschnitt 8 aus Armadale, 6. Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 3. Kapitel, Teil 3. Den 25. November. Heute um 2 Uhr kam der Doktor wie verabredet. Er ist bei seinen Advokaten gewesen, natürlich ohne sie ins Vertrauen zu ziehen, einfach um ihnen den Beweis meiner Verheiratung vorzulegen. Das Resultat ist so ausgefallen, wie er es mir vorausgesagt hat. Der Punkt, um welchen sich die ganze Geschichte drehen wird, wenn man meinen Anspruch bestreitet, wird die Frage der Identität sein, und es dürfte notwendig werden für den Zeugen, dass er noch vor Ablauf der Woche seine Erklärung vor der Behörde abgibt. Bei so bewandten Umständen erachtet es der Doktor für unerlasslich, dass wir uns einander leicht erreichen können, und schlägt mir vor, in seiner Nachbarschaft mir eine ruhige Wohnung zu verschaffen. Ich bin völlig bereit, überall hinzugehen, denn wie ich so viele Einbildungen habe, so bilde ich mir auch ein, dass ich für Midwinter vollständiger verloren sein werde, wenn ich mich aus der Gegend wegbegebe, wohin er seine Briefe an mich adressiert. Die letzte Nacht, die ich nicht schlafen konnte, dachte ich an ihn. Heute Morgen habe ich endgültig beschlossen, nicht mehr an ihn zu schreiben. Nach einer halben Stunde verließ mich der Doktor. Zuvor fragte er mich noch, ob ich ihn nicht nach Hampstead begleiten wolle, um mich gleich nach einer Wohnung umzutun. Ich teilte ihm mit, dass mich noch Geschäfte in London zurückhielten. »Morgen oder übermorgen werden Sie erfahren, was für Geschäfte dies sind«, antwortete ich ihm, als er sich danach erkundigte. Wieder allein ward ich von einem nervösen Zittern befallen. Mein Geschäft, das beiläufig für eine Frau ein sehr wichtiges war, ermahnte mich unwillkürlich an Midwinter. Die Idee einer neuen Wohnung hatte mich an die Notwendigkeit erinnert, mich meinem neuen Charakter gemäß zu kleiden. Die Zeit war gekommen, wo ich mir meine Witwentrauer besorgen musste. Zuerst hatte ich mich mit Geld zu versehen. Nur durch den Verkauf des Rubinringes, den mir Armadale zum Hochzeitsgeschenk gemacht hatte, erhielt ich, was ich brauchte. Es stellte sich heraus, dass es ein wertvollerer Juwel war, als ich geglaubt hatte, so dass ich wahrscheinlich auf einige Zeit aller finanziellen Verlegenheit überhoben bin. Vom Goldschmied verfügte ich mich zu dem bekannten großen Trauermagazine in Regent Street. In 24 Stunden, wenn ich Ihnen nicht mehr Zeit lassen könne, haben Sie sich dort verbindlich gemacht, mich vom Kopf bis zu den Füßen in Schwarz zu stecken. Mit einem neuen fieberhaften Schauer verließ ich den Laden, und um an diesem bewegten Tage noch mehr Aufregung zu haben, fand ich bei meiner Rückkehr im Hotel eine Überraschung meiner Herren. Ein ältlicher Herr, so sagte man mir, warte auf mich. Ich machte mein Zimmer auf und da saß der alte Bashwood. Am Morgen hatte er meinen Brief empfangen und war, diesen in Person zu beantworten, sofort mit dem nächsten Zug nach London gefahren. Wohl hatte ich viel von ihm erwartet, so viel aber doch nicht. Es schmeichelte mir für den Moment, gestehe ich, schmeichelte es mir. Die Entzückungen und Vorwürfe, das Schluchzen und Weinen, die langweiligen Expektorationen des elenden alten Geschöpfs über die einsamen Tage, die er verlassen von mir in dumpfem Brüten in Thorpe Ambrose verbracht habe, übergehe ich. Zu Zeiten wird er ganz beredt, seine Beredsamkeit aber kann ich hier nicht brauchen. Natürlich setzte ich mich erst mit ihm auseinander und sondierte seine Empfindungen, ehe ich ihn fragte, was er mir Neues bringt. Welche Wohltat manchmal die Eitelkeit des Weibes ist. In meinem Bemühen, liebenswürdig zu sein, vergaß ich fast meine Gefahren und Verpflichtungen. Ein paar Minuten fühlte ich selbst einen kleinen Kitzel des Triumphs, und es war ein Triumph selbst einem alten Manne gegenüber. In einer Viertelstunde hing er lächelnd und schmunzelnd und wie verzückt an meinen unbedeutendsten Worten und antwortete auf alle meine Fragen wie ein gutes kleines Kind. Da ist der Bericht der Thorpe Ambrose Zustände und Verhältnisse, wie ich ihn Brocken für Brocken dem alten Manne entlockte. Die Kunde von Armadales Tod hat bereits Miss Milroy erreicht. Sie ist vollkommen zu Boden geschmettert davon, so dass ihr Vater sie hat aus der Pension nehmen müssen. Jetzt ist sie wieder zu Hause und der Arzt besucht sie täglich. Bedauere ich sie? Ja, ich bedauere sie gerade so sehr, wie sie einst mich bedauert hat. Die Zustände im Herrenhause, die ich ziemlich unbegreiflicher Art erwartete, sind völlig unverständlich und sicher nicht eben ermutigend. Erst gestern sind die Sachwalter beider Parteien zu einer Vereinbarung gelangt. Mr. Darch, der Anwalt der Blankets und vor dem Armadales bitterer Feind, vertritt die Interessen von Miss Blankert, welche die nächste Erbin des Gutes ist und, wie es scheint, vor einiger Zeit sich in eigenen Angelegenheiten in London aufgehalten hat. Mr. Smart von Norwich, ursprünglich nur beauftragt, Bashwoods Intendantur zu kontrollieren, vertritt den verstorbenen Armadale. Der Erstere hat den Besitz des Gutes und das Recht, die Pachtsummen am nächsten Weihnachtsfeiertage in Empfang zu nehmen, für seine Klientin beansprucht. Mr. Smart seinerseits räumt ein, dass alle Umstände für Mr. Darch sprechen, da er keinen Grund findet, Armadales Tod zu bestreiten, und wird den Intentionen Mr. Darchs keinen Widerstand entgegensetzen, wenn dieser alle Verantwortlichkeit einer Besitzergreifung für Miss Blankert übernehmen will. Dies hat nun Mr. Darch bereits getan und das Gut ist faktisch schon in Miss Blankerts Besitze. Wie Bashwood meint, wird aus diesem Übereinkommen folgen, dass Mr. Darch die Entscheidung über meinen Anspruch auf die Stellung und das Einkommen der Witwe in die Hand bekommt. Das Einkommen, welches auf den Grundbesitz hypothekarisch eingetragen ist, muss somit aus Miss Blankets Tasche kommen und seine Auszahlung folglich in den Bereich ihres Rechtsanwalts fallen. Morgen wird sich wahrscheinlich ergeben, ob diese Ansicht richtig ist, denn heute Morgen wird mein Schreiben an Armadales Vertreter im Herrenhause übergeben worden sein. Das war es, was mir der alte Bashwood zu berichten hatte. Nachdem ich meinen Einfluss auf ihn mir wieder gesichert und alles, was er wusste, in Erfahrung gebracht hatte, kam es nun zunächst darauf an, wie ich in Zukunft seine Dienste für mich zweckmäßig verwenden sollte. Er stand mir ganz zu Gebote, denn sein Posten war bereits von Miss Blankerts Intendanten eingenommen worden und bat mich dringend, in London bleiben und da meine Interessen wahrnehmen zu dürfen. Es wäre nicht die geringste Gefahr damit verknüpft gewesen, wenn ich ihm darin willfahrte, denn natürlich hatte ich seine Überzeugung, dass ich wirklich Armadales Witwe sei, nicht erschüttert. Allein jetzt, wo ich den Doktor mit seinen Mitteln und Wegen mir helfend zur Seite wusste, brauchte ich weiter keinen Beistand in London, und überdies kam mir der Gedanke, Bashwood dürfte mir nützlicher werden können, wenn ich ihn nach Norfolk heimschickte und dort auf meine Interessen sehen ließ. Er schnitt ein sehr betrübtes Gesicht. Offenbar hatte er neuerdings der Witwe den Hof machen wollen, als ich ihn von meinem desfalls getroffenen Entschlusse unterrichtete, indes ein paar überredende Worte und ein leiser Wink, dass er, wenn er jetzt gehorsam meinen Wünschen nachkäme, vielleicht für die Zukunft Hoffnungen nähren dürfte, taten Wunder, ihn von der Notwendigkeit meiner Bitte zu überzeugen. Ratlos ersuchte er mich um Verhaltensmaßregeln, als es Zeit wurde, dass er ging, um mit dem Abendzuge nach Hause zu fahren. Ich konnte ihm keine geben, denn ich hatte ja noch keine Idee, was die Herren Advokaten tun oder lassen würden. »Wenn nun aber etwas passiert«, wandte er ein, »etwas, was ich nicht verstehe, was soll ich dann so fern von Ihnen anfangen?« Ich konnte ihm nur eine Antwort erteilen. »Fangen Sie gar nichts an«, sagte ich, »was es auch sein mag. Halten Sie Ihren Mund darüber und schreiben Sie oder kommen Sie unverzüglich zu mir nach London, um meinen Rat einzuholen.« Mit diesen Abschiedsweisungen und mit dem Abkommen, dass wir einen regelmäßigen Briefwechsel unterhalten wollten, ließ ich ihn meine Hand küssen und schickte ihn auf die Eisenbahn. Jetzt, wo ich wieder allein bin und über die Unterredung mit meinem ältlichen Bewunderer ruhig nachdenken kann, erinnere ich mich, dass ich in Bashwoods Art und Weise eine gewisse Veränderung bemerkte, die ich mir nicht recht erklären konnte und noch immer nicht recht erklären kann. Selbst in seiner ersten Aufregung über unser Wiedersehen kam es mir vor, als ob seine Augen, während ich mit ihm sprach, mit einem ganz eigentümlichen Interesse auf mir ruhten. Außerdem ließ er bei der Schilderung seines einsamen Lebens in Thorpe Ambrose ein paar Worte fallen, aus denen hervorzugehen schien, dass ihn in seiner Verlassenheit ein gewisses Vertrauen auf unsere künftigen Beziehungen, wenn wir uns nur erst einmal wiedergesehen hätten, aufrechterhalten habe. Wäre er ein jüngerer und kühnerer Mann und wäre solch eine Entdeckung überhaupt möglich, so würde ich fast argwöhnen, er habe etwas von meinem früheren Leben ausspioniert und fühle sich nun im Stillen sicher, mich in der Gewalt zu haben, falls ich wieder Miene machen sollte, ihn zu verlassen und zu betrügen. Solch ein Gedanke in Verbindung mit dem alten Bashwood ist jedoch geradezu abgeschmackt. Vielleicht macht mich die Ungewissheit und Angst meiner gegenwärtigen Lage nervenkrank, vielleicht sehe ich in meiner Aufregung allerlei Trug- und Schreckbilder. Sei dem, wie ihm wolle, jedenfalls habe ich mich mit ernsteren Dingen zu beschäftigen als mit dem alten Bashwood. Wahrscheinlich morgen schon sagt mir die Post, was Armedales Vertreter von den Ansprüchen seiner Witwe denken. Den 26. November. Diesen Morgen ist die Antwort eingelaufen, wie Bashwood vermutete, in einem Briefe von Mr. Darch. Der grämliche alte Advokat beantwortet mein Schreiben in 3 Zeilen. Bevor er irgendwelche Schritte tun oder seine Ansicht über die Sache aussprechen könne, müsse er sich sowohl von der Identität der Personen wie von der Echtheit des Trauscheins überzeugt haben, weshalb es wünschenswert sein dürfte, ihn an meine Rechtsfreunde zu verweisen, ehe die Sache weiter verfolgt werde. 2 Uhr. Kurz nach 12 Uhr kam der Doktor und teilte mir mit, dass er kaum 20 Minuten vom Sanatorium entfernt eine Wohnung für mich gefunden habe. Ich meinerseits zeigte ihm darauf Mr. Darchs Brief. Auf der Stelle ging er damit zu seinen Advokaten und brachte mir die nötige Auskunft bezüglich meines weiteren Verhaltens. Ohne auf den Wunsch nach ferneren Beweisen für meine Verheiratung ein Wort zu erwidern, habe ich Mr. Darchs Zuschrift einfach damit beantwortet, dass ich ihm die Adresse meiner Rechtsbeistände oder vielmehr der Sachwalter des Doktors übersandte. Mehr kann heute nicht geschehen. Morgen haben wir wichtigere Begebnisse zu erwarten, denn morgen wird der Doktor seine Erklärung vor der Behörde abgeben und morgen werde ich in Witwentrauer meine neue Wohnung beziehen. Den 27. November. Fairweather Vale Villain. Die Erklärung ist mit allen notwendigen Formalitäten abgegeben worden und ich habe in meiner Witwentracht von meinen neuen Zimmern Besitz ergriffen. Dieser neue Akt des Dramas und die riskante Rolle, welche ich darin spiele, sollten mich in Aufregung versetzen. Merkwürdig aber, ich bin ruhig und deprimiert. Der Gedanke an Midwinter ist mir in meine neue Wohnung gefolgt und liegt mir augenblicklich schwer auf dem Herzen. Vor einem zufälligen Ereignis, das vielleicht in der Zwischenzeit geschieht, ehe ich öffentlich als Armedales Witwe auftreten kann, fürchte ich mich nicht. Aber wenn die Zeit kommt und wenn Midwinter ausfindig macht, was früher oder später eintreten muss, wie ich meine falsche Rolle spiele und in der usurpierten Stelle mich eingerichtet habe, was soll, so frage ich mich, alsdann geschehen? Darauf habe ich nur die Antwort, welche ich mir heute Morgen gab, als ich meine Witwenkleider anlegte. Jetzt, wie damals, überkommt mich das Vorgefühl, dass er mich umbringen wird. Ach, wäre es nicht zu spät, die Sache aufzugeben. Abgeschmackt, ich will mein Tagebuch zumachen. Den 28. November. Mr. Darch hat von sich hören lassen, unsere Rechtsfreunde haben ihm in Erwiderung die Erklärung übersandt. Als mir der Doktor dies mitteilte, fragte ich ihn, ob seine Advokaten meine gegenwärtige Adresse hätten und bat, da dies nicht der Fall war, auch fernerhin sie vor ihnen geheim halten zu wollen. Der Doktor lachte. »Fürchten Sie, dass uns Mr. Darch etwas anhaben und Sie persönlich angreifen könnte?« fragte er. Um ihn am leichtesten zur Erfüllung meiner Bitte zu bewegen, tat ich, als wenn dem so wäre. »Ja«, sagte ich, »ich fürchte mich vor Mr. Darch.« Seit der Doktor mich verlassen, hat sich meine Stimmung gehoben. Es ist ein angenehmes Gefühl von Sicherheit, wenn man weiß, dass kein Fremder unsere Adresse kennt. Ich fühle mich heute so leicht in meinem Gemüte, dass ich bemerkte, wie gut mir die Trauer steht und gegen meine Hausleute die Liebenswürdige spielte. Vergangene Nacht beunruhigte mich Midwinter wieder ein wenig. Ich habe jedoch den gespensterhaften Wahn überwunden, von dem ich gestern besessen war. Gewalt fürchte ich jetzt nicht mehr von ihm, sollte er entdecken, was ich getan habe, und noch weniger ist zu besorgen, dass er sich so weit erniedrigen wird, seinen Anspruch auf eine Frau geltend zu machen, welche ihn dergestalt betrogen hat. Die einzige harte Prüfung, die mir, wenn der Tag des Gerichts kommt, auferlegt sein wird, ist, in seiner Gegenwart meinen falschen Charakter aufrechtzuerhalten. Ist dies geschehen, dann werde ich in seiner Verachtung, in seinem Abscheu vor mir, gerade meine Sicherheit finden. An jenem Tage, wo ich ihn ins Gesicht verleugnet, habe ich ihn zum letzten Male in seinem Leben gesehen. Werde ich es über mich gewinnen, ihn ins Gesicht zu verleugnen? Werde ich imstande sein, ihn anzusehen, zu ihm zu sprechen, als wäre er mir nie mehr gewesen, denn ein Freund? Wie kann ich's wissen, ehe die Zeit kommt? Hat es je solch eine verblendete Törin gegeben, wie ich bin, die da immer von ihm schreibt, wo doch das Schreiben mich stets von Neuem an ihn zu denken zwingt? Ich will einen Entschluss fassen. Von heute an soll sein Name nie wieder in diesen Blättern erscheinen. Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 23. November 2023.